Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr, Mittwochnacht. Ihr seid da, wir sind da. Es kann also losgehen. Offene Sendung heute Nacht, offene Telefon-Talkshow. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, über was auch immer, wählt diese Nummer. Die ist kostenfrei. 0800 5678 111. Erste Anruferin heute Nacht ist Silvia. Und Silvia ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Silvia, was ist dein Thema? Ja, folgendes. Eigentlich wollte ich zum gestrigen Thema etwas sagen. Ein Unglück hat mein Leben verändert. Ja, richtig. Mhm. Und zwar, ich wurde 15 Monate im Keller festgehalten von meinen früheren Arbeitgebern, gefoltert, missbraucht und auch vergewaltigt. Und ich muss sagen, das Schlimme hinterher ist also, du fühlst dich als Opfer wie der Täter. Moment, jetzt mal ganz langsam. Ja. 15 Monate von deinem ehemaligen Arbeitgeber im Keller festgehalten? Ja, richtig. Wann war das? Da war ich 16,5 und 18, wo ich rauskam. Du bist jetzt 33 Jahre alt, es liegt also schon eine ganze Weile zurück. Ja. Was war das für ein Arbeitgeber? Ja, eigentlich sollte ich da als Kindermädchen arbeiten, aber der hat sich da doch etwas anderes vorgestellt. Also so ein Verhältnis mit mir. Mhm. Und wie kam es dann zu dieser Gefangenschaft? Ich wurde in Urlaub also von denen schon belästigt und daraufhin habe ich gekündigt. Dann später hatte die Frau sich gemeldet und hat sich dann für alles nochmal entschuldigt und wollte dann nochmal ein Gespräch mit mir. Mhm. Und ich war leider so bekloppt und habe mich darauf eingelassen und bin nochmal zu der Villa hingefahren. Mhm. Und tja, dann hat der Mann natürlich wieder gefordert, mit mir zu schlafen. Ne? Und daraufhin habe ich direkt mit Polizei gedroht. Aber da das von den Leuten geplant war, die hatten direkt Ketten und Handschellen und Fußfesseln und alles Mögliche, da habe ich direkt Prügel gekriegt und wurde eben mit den Ketten gefesselt und in so einen kleinen Luftschutzkeller eingesperrt. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange warst du vorher bei denen tätig gewesen? Ich war nur 2 Monate da. 2 Monate, ich, weil, also, ich mochte den, also, so, ich wollte nichts von denen, ne? Mhm. Also, tätig im Sinne einer Hauswirtschaftskraft. Richtig. Oder so. Aber mehr so auf das Kind. So, jetzt haben die dich in diesem Keller eingesperrt. Ja. Wie sah genau dann dein Leben in diesem Keller aus? Tja, von der Außenwelt total abgeschnitten. Gab es ein Fenster? Gar nicht. Es gab kein Fenster. Überhaupt gar nicht. Warst du die ganze... Ich kann nicht sagen, ob jetzt die Sonne scheint oder ob es regnet, also absolut gar nichts. Mhm. Warst du diese ganzen 16 Monate in diesem Keller eingesperrt, in diesem besagten Keller? Ja, also ich bin nur zum Foltern eben nach oben in der Villa gebracht worden, ne? Also ich war dann nur immer stundenweise oben. Beschreib doch mal den Keller, diesen Kellerraum noch genauer. Ja, der war nicht gerade ziemlich groß. Ich konnte meine Arme ausstrecken. So breit war der Keller. Also ich denke mal so etwas über 1 Meter breit, 2,50 Meter lang und ungefähr 80 hoch. Ne? Mhm. Und dann eben mit Teppiche bezogen und eine Holzdecke, kleines so eine kleine Campingtoilette und so ein kleines Waschbecken. Ja, und eine kleine Neonröhre. Die du selbst einschalten konntest? Ja, die hatte ich auch rund um die Uhr an. Ne? Rund um die Uhr? Ja, weil sonst hätte ich ja gar kein Licht da gehabt. Ne? Mhm. Wie hat man dich versorgt? Ja, ich habe also Brot immer nur gekriegt und einmal in der Woche was Warmes zu essen. Und ja, dann kam mir auch vor, die sind zweimal auch in den 15 Monaten in Urlaub gefahren. Dann hatte ich schon nach 10 Tagen kein Essen mehr gehabt. Also dann waren die letzten 4 Tage, stand ich da praktisch mit 3-4 Scheiben Brot, die ich mir dann einteilen musste. Ne? Also war schon ein Horror, ne? Hat dich denn niemand vermisst? Doch, und obwohl auch ein Arbeitsvertrag bestand. Und meine Mutter auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie den Leuten da nicht trauen würde, ist die Polizei nicht da hingegangen. Ne? Ich gehe mal davon aus, weil die eben viel Geld haben, ne? Dass die Polizei da vorsichtig ist. Ne? Also deine Mutter hat ganz klar sich an die Polizei gewandt und hat gesagt, das Mädchen ist weg. Ja. Hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben und es sind diverse Dinge unternommen worden, aber es ist niemand in diese Villa gefahren. Nein, nur eben meine Mutter, die stand da auf der Tür, die ist ja noch niemals von den Leuten reingelassen worden. Und ich denke mal, als Arbeitgeber lässt man die Mutter von den Angestellten rein und unterhält sich dann wenigstens kurz. Also deine Mutter hatte schon so eine gewisse Ahnung. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du ab und zu oder in gewissen regelmäßigen Abständen zum Foltern nach oben geholt worden bist. Ja, was heißt Foltern im sexuellen Sinne? Foltern oder? Auch. Also ich bin vergewaltigt worden, dann sind mit Zangen Löcher bei mir im Körper reingestanzt worden. Dann bin ich eben mit Gärten und Peitschen verschiedenen geschlagen worden. Mit einem Teppichschneidemesser sind mir Narben zugefügt worden. Also Ringe durchgezogen worden. Also das ist einfach Wahnsinn. Ne? Von wem bist du? Kann ich das nicht vorstellen. Wer hat das getan? Von wem bist du beispielsweise vergewaltigt worden? Von dem Mann. Ich von musste Mann. Die Frau zwar auch befriedigen, aber also die Hauptsache eben hat der Mann gemacht. Ne? Waren ausschließlich diese beiden daran beteiligt oder auch nur die beiden? Nur die beiden. Aber ich denke mal, das reicht. Ne? Was hast du denn während dieses Martyriums gedacht? Hast du Hoffnung gehabt? Hast du an Flucht gedacht oder hast du dich aufgegeben? Sagen wir mal so, die erste Zeit habe ich immer wieder an Flucht gedacht. Nur also. Gab es einen Fluchtversuch? Ich habe einen Fluchtversuch gemacht. Ich hatte später so einen Metalltisch in diesem Keller und habe den Fuß so abgebrochen davon und versucht, die Türe damit aufzubrechen. Aber Gericht hat hinterher Ortstermin gemacht. Ich wäre mit Werkzeug nicht rausgekommen. Ne? Also, das hat absolut nicht geholfen. Wie war dein Seelen- und dein Seelenzustand, dein emotionaler Zustand während dieser Zeit? Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, war so ein Auf und Ab. So, und nach 8 Monaten, 9 Monaten, so habe ich mich eigentlich total aufgegeben. Ne? Hast du die Hoffnung verloren, da hier wieder rauszukommen? Ja, und ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass ich irgendwann umgebracht werde. Und ich habe dann eben krampfhaft überlegt, wie ich da dafür sorgen kann, dass wir trotzdem bestraft werden. Ne? Ich hätte eine Frage noch zu diesen Folteraktionen. Ja. Du hast es gerade so beschrieben und das hörte sich entsprechend an, als wärst du sehr heftig verletzt worden dabei. Ja. Was ist mit deinen Verletzungen geschehen? Haben die sich dann hinterher um deine Verletzungen gekümmert? Die haben einfach Jod eben auf die Wunden geschüttet, ne? Und ansonsten eigentlich gar nichts. Ne? Und du wurdest dir wieder überlassen. Und das ist Gott sei Dank dann, was die Wunden angeht, ist es dann gut gegangen und die sind von alleine verheilt. Ja, aber haben eben sehr viele Narben zurück, ich habe sehr viele Narben zurückbehalten, bin auch schon öfters operiert worden von der plastischen Chirurgie. So schlimm, dass es nachoperiert werden musste. Ja, da werden also auch noch 2-3 Operationen auf mich zukommen. Obwohl das jetzt so lange zurückliegt. Ja. Haben die während dieser Folteraktion dieses Ehepaar mit dir gesprochen auch? Also die Frau gar nicht und der Mann, der hat nach 8 Monaten eben zu mir gesagt, wenn ich mich nicht so angestellt hätte und eben mit ihm geschlafen hätte, dann wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Was hat dieser Mann eigentlich vom Beruf gemacht? Der war selbstständig, der hatte so eine Kabelfirma gehabt, auch sehr viele Angestellte, also ist auch eine ganze Firma kaputt gegangen. Jetzt erzähle uns, wie du befreit worden bist. Also, man soll es nicht glauben, aber er hatte mir versprochen, wenn ich 18 bin, würde er mich laufen lassen. Ich meine, ich habe gehofft irgendwie, aber nicht richtig dran geglaubt. Aber er hat sein Versprechen eingehalten. Ne? Er hat dich freiwillig laufen lassen? Ja, er wollte also das hinterher so machen, dass er mir Ärzte besorgen wollte, die mir die Narben und Tätowierungen, die er mir zugefügt hat, eben entfernen. Dass ich eine Eigentumswohnung bekomme und eben Geld. Ne? Und hast du ihm das geglaubt, als er das damals zu dir gesagt hat? Oder hast du gedacht, das sind hohle Versprechungen, letztendlich will er mich umbringen? Ja, sagen wir mal, ich habe gehofft, dass er sein Versprechen einhält. Ne? Und dann habe ich eben, wie gesagt, auch nach 8 Monaten irgendwie so ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut und da haben die Schläge dann auch nachgelassen. Ne? Ach, na, du hast ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zu ihm. Ja. Wie kann man denn in dieser Situation, die geprägt ist doch sicherlich von, von ungeheurer Angst, Todesangst und auch Hass, ein Vertrauensverhältnis mit dem Folterer aufbauen. Wie geht das? Ja, ich habe also gemerkt, ihm tat das irgendwo leid. Ne? Also er kam zu mir im Keller, hatte mich auch nicht mehr angefasst und gar nichts, auch nichts getan und hatte gesagt, also wenn ich mich da damals nicht quergestellt hätte, wäre das alles nicht passiert. Und er würde mich total lieben. Das mit seiner jetzigen Frau wäre sowieso nicht das Wahre. Mhm. Ne? Und dass seine erste Frau sich selber umgebracht hätte. Mhm. Hat er dich denn dann letztendlich wirklich freigelassen, freiwillig? Ja, also er kam dann an einem Pfingstmontag, also nach 15 Monaten, und sagte dann eben, ich soll mit nach oben kommen. Und dann habe ich erst gedacht, weil er so ernst war, dass er irgendwas Schlimmes kommen würde. Mhm. Und dann hat er gesagt, so, ich halte jetzt mein Versprechen, halte du auch dein Versprechen. Mhm. Dann war ich erstmal skeptisch und dann habe ich eben Anziehsachen gesehen, weil ich hatte ja gar keine Anziehsachen, die haben sie mir alle weggenommen. Mhm. Und dann stand auch so ein Koffer, ne? Und dann sollte ich duschen gehen und mich dann auch schminken, weil ich war ja auch leichenblass. Ne? Und gut, meine Haare, die waren nachgewachsen, die hatten sie mir auch wie im KZ kahl geschoren. Ne? Und also musste ich mich so zurecht machen, als wenn ich eben draußen immer gelebt hätte. Ne? Wohin hat er dich dann gebracht? Oder? Nach Hannover. Und warum nach Hannover? Ja, das sollte so dann aussehen, als wenn ich jemanden kennengelernt hätte und dann die ganzen 15 Monate mit einem Mann zusammengelebt hätte, auf freiwilliger Art. War sie damit mit einverstanden? War sie dabei auch? Also er hat mir auf dem Weg nach Hannover erzählt, dass wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre ich tot. Also dann hätte ich Tabletten bekommen, wäre an der Überdosis gestorben und die hätten irgendwo mal eine Leiche gefunden. Nur dann hätte man auch die beiden am Arsch gekriegt. Weil ich habe mich bei der Polizei erkundigt, bei der Obduktion hätten sie meine Zettel gefunden, die ich jeden Tag geschluckt habe. Weil ich habe auf Zettel geschrieben, dass diejenigen meine Mörder sind und habe das in Alufolie gewickelt und jeden Tag runtergeschluckt. Ja. Also ich wollte auf jeden Fall, dass die Leute bestraft werden und keinen anderen Leuten. Das hast du gemacht, im Hinblick darauf, dass du eventuell umgebracht wirst und man deine Leiche findet und die obduziert wird. Und das ist ja Wahnsinn, das ist ja absoluter Wahnsinn, was du da erzählst. Lass mich noch fragen. Der hat dich dann nach Hannover gebracht. Ja. Der hat dich rausgelassen irgendwo auf der Straße. Ja, der hat mich also zum Bahnhof also gebracht und da habe ich Zugfahrkarte bekommen und Blumensträuße. Also das hört sich makaber an für meine Mutter und für meine Großmutter, weil ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mhm. Und hat dann eben nochmal gesagt, ich soll mich also in zwei Tagen melden. Ich soll jetzt erstmal zur Ruhe kommen und mit meinen Großeltern sprechen und Mutter und alles. Hat er denn zu dir gesagt, hat er in irgendeiner Weise Druck auf dich ausgeübt, dass du ihn nicht anschwärzt und nicht anzeigst? Also er hat gesagt, immer wenn er rauskommen sollte, würde er mich umbringen und dann auch mich umbringen. Und das habe ich denen aber auch geglaubt. Und das hat er auch im Nachhinein nach einem Gerichtsurteil gemacht. Ne? Aber du bist dann zur Polizei gegangen? Ja, zwei Tage später, weil also ich war von der Kirche her erstmal so fertig gewesen, weil ich habe mir erstmal so die Außenwelt angeguckt, also das kannst du gar nicht beschreiben, weil das war wie eine Wiedergeburt gewesen. Wenn man so lange in einem dunklen Loch gesessen hat. Ja, also ich habe die Bäume angeguckt, als wenn ich vom Mars kommen würde irgendwie, ne? Was hat denn deine Mutter gesagt, als du plötzlich vorher standst? Ja, die haben natürlich alle erstmal geweint, ne? Und Das ist so eine solche. Wir kamen bei der Polizei aber erst, weil da werden die Opfer behandelt wie die Täter, ne? Jetzt sag mir bitte, zu was dieses Pärchen verurteilt worden ist. Also der Mann, weil er die ganze Schuld auf sich genommen hat, hat 10 Jahre bekommen und die Frau hat 6 Jahre bekommen. Also dieses ist eine so unglaubliche Geschichte, also eine wahnsinnige Geschichte. Ich kann mich nicht erinnern, die musste auch groß durch die Presse wahrscheinlich gegangen sein. Oh ja. Ist durch die Presse gegangen. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß es nicht. Es ist nur auch schon sehr lange her. Ja, sicher. Hast du auch irgendwie dich an die Presse gewandt oder hast du viele Interviews gegeben? Was hast du gemacht, um diese Geschichte dann auch loszuwerden? Weil ich mir vorstellen kann, dass es auch wichtig ist für die eigene Entlastung, so die seelische Entlastung. Ja, sagen wir mal so, also zuerst hat sich die ganze Presse immer an mich gewandt, ne? Und später, wenn die dann zu mir kamen, habe ich Interviews gegeben, weil ich irgendwo auch andere Frauen und Opfer dazu ermuntern wollte, eben zur Polizei zu gehen. Auch wenn der Tat ist eben. Ne? Das ist ja ein Stoff für einen Film im Prinzip, was du da erlebt hast. Ja, aber ich meine, ich muss das nicht unbedingt dann nochmal verfilmen. Ne? Ich meine, mir hat das Buch unwahrscheinlich geholfen. Was für ein Buch? Was ich geschrieben habe, das ist beim Bastei-Löber Verlag rausgekommen. Ach, du hast deine eigene Geschichte aufgeschrieben? Ja. Wie heißt das Buch? Doch helfen muss ich mir mal selbst. Doch helfen muss ich mir mal selbst? Immer selbst. Doch helfen muss ich mir immer selbst. Mhm. Gibt's das Buch noch? Das gibt's noch beim Bastei-Verlag. Da habe ich deiner Redaktion auch gegeben. Also den Titel. Das werde ich mir besorgen. Das werde ich mir besorgen, das Buch. Mhm. Und da steht eigentlich also so alles drin, von der Kindheit bis so zum heutigen Tag. Ne? Wie findest du die Bestrafung? Ist das eine angemessene Bestrafung oder ist es für dich zu gering? Also für die Frau sehr gering, finde ich, weil die war eigentlich sehr, sehr schlimm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat von den 6 Jahren gerade mal 4 Jahre abgesessen und dann auch noch einen offenen Vollzug. Ne? Und da weiß ich, dass sie da Ausflüge in Phantasialand und so. Ja, so geht das dann, das ja. Das ist nicht keine Strafe. Ne? Ja. Als du den Leuten im Gerichtssaal gegenüber standst, was ging in dir vor? Ja, also ich habe also die direkt angeguckt. Ich hatte zwar ein mulmiges Gefühl, aber ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich weine nicht. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, weil mir die Presse ja verübelt hat, auch mein Anwalt, mein eigener. Ne? Und aber ich habe gedacht, ich muss standhaft bleiben. Ne? Und sie müssen bestraft werden. Ne? Also Silvia, ich muss dir mal sagen, gerade am Anfang war ich ein bisschen irritiert, als du angefangen hast zu erzählen, weil das klang so ungeheuerlich und du hast das so cool erzählt. Ja. Jetzt verstehe ich das. A, ist es sehr lange her. B, hast du darüber ein Buch geschrieben und hast dich unglaublich oft damit auseinandergesetzt und intensiv und wahrscheinlich auch das sehr oft schon erzählt. Ja. Dann kommt das natürlich auch so rüber. Ja. Ich werde mir dieses Buch besorgen, wenn mich das interessiert, auch dieses Schicksal interessiert. Und vielleicht können wir ja in einem anderen Rahmen auch nochmal miteinander telefonieren. Du hast wahrscheinlich auch zu vielen anderen Aspekten, die mit einem solchen Gewaltverbrechen zusammenhängen, noch vieles zu sagen, was wir jetzt gar nicht geschafft haben, hier zu besprechen. Nee, das ist eigentlich unwahrscheinlich viel, weil ich war ja dann auch noch verheiratet und habe da auch noch mit anderen Sachen mitgemacht. Also da bist du dann auch in dem Buch lesen. Nur, was ich mal sagen sollte, die Menschen, die sollten sich echt mal Gedanken machen. Die müssen kein Mitleid mit den Opfern haben, aber sie sollen so wenigstens menschenwürdig behandeln und dann nicht das höre ich immer wieder hier. Fertig machen. Ja. Ne? Also das finde ich eine Spannung. Also, liebe Silvia, fürs Erste danke ich dir für das Gespräch. Ja. Wie gesagt, vielleicht, wenn wir nochmal in Kontakt kommen. Mhm. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke auch. Ne? Mach so weiter. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Das ist ja unglaublich. Das habe ich nicht in Erinnerung aus der Presse von damals, aber es ist ja auch schon sehr lange her. Jetzt begrüße ich herzlich den Marc. Marc ist wie alt? 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jürgen. Das ist Wahnsinn, ne? Was wir gerade gehört haben. Ja. Du hast alles mitgehört? Ja. Dass ein Mensch so etwas aushält. Ich hatte mal einen Fall hier in der Sendung von einem Mädchen, die als Austauschschülerin in Amerika Ähnliches erlebt hat. Wo man auch hinterher so gedacht hat, als sie mit mir gesprochen hat, dass ein Mensch überhaupt das ertragen kann. Marc, zu deinem Thema. Ja, mein Thema ist Penisdeviation. Penis? Ich hab Tennis jetzt verstanden. Penisdeviation. Jetzt erklärst du uns allen, was das genau ist. Und zwar, ich ahne das. Hat das was mit krumm zu tun? Jawohl. Genau. Und zwar reden immer alle so in Talkshows. Du hast einen krummen Pimmel. Genau. Also beziehungsweise ich hatte. Du hattest? Ja. Und zwar jetzt reden alle in Talkshows immer so über Busen, Vergrößerung, Verkleinerung. Frauen, die da Probleme haben, aber so über Männer, die in dem Bereich Probleme haben, eben mit Penisverkrümmung, gibt's nie was. Hab noch nie was gesehen. Nee, aber man kriegt doch immer wieder auch in Talkshows mit, wenn Männer zu kleine haben, was man dann tun kann. Ne? Das kann ich fast nicht verstehen. Ja, aber... Jetzt erzähl mal von dir. Dein Penis war, sagst du, sehr verkrümmt. Wie verkrümmt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Also 90 Grad? Wenn man so da steht, ziemlich nach unten gekrümmt, also nach unten gebogen. Mhm. So, sag ich mal, Also im irrigierten Zustand. Im irrigierten Zustand nach unten gebogen und in sich auch nochmal eine Krümmung. In sich nochmal nach links verbogen, ja. Wie stark nach links? Ja, wie soll ich sagen, so dass man unter Umständen, dass man so am Oberschenkel hängen geblieben ist. Also. Mhm. Ja. Also das klingt so, wenn ich mir das vorstelle, als hättest du ungeheure Schwierigkeiten gehabt, mit jemandem zu schlafen, wenn es überhaupt möglich gewesen genau. ist. Genau. Das weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, aber ich glaube eher nicht. Mhm. Und war der Penis von relativ normaler Größe? Ja. Ja. Und wie gesagt, das kam erstmal nie dazu, weil ich das natürlich immer im Verborgenen gehalten habe. Mhm. Ich habe das nie so weit kommen lassen, überhaupt mich da nackt auszuziehen. Mhm. Wann hast du das denn überhaupt so für dich gemerkt, dass da was nicht stimmt? Ja, schon relativ früh, genau sagen kann ich es nicht, aber so mit, 14, 15. Mhm. Ja, das ist ja nicht so offensichtlich. Man weiß ja nicht, wie das bei den anderen Jungs ist. Ja, ja, ja. Wie das jetzt genau war und wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, dass es wohl nicht normal ist, kann ich nicht sagen. Aber war er denn voll funktionstüchtig? Ja. Also konntest du einen Orgasmus mit dem verkrümmten Penis bekommen? Ja. Mhm. Wann hast du dann etwas unternommen? In welchem Alter? Ja, das war erst letztes Jahr im... Erst letztes Jahr? Ja. Was hast du genau gemacht? Erst letztes Jahr, ja. Bin zu einem Arzt gegangen. Einem Urologen vermutlich. Mhm. Mhm. Und nach langer Überwindung. Also ich habe da schon mal angerufen, bin ich hingegangen. Mhm. Aus Scham. Genau, ja. Mhm. Und habe das immer wieder verdrängt und ja. Und dann bin ich da hingegangen und dann sagt er zu mir, okay, mach erst mal Fotos. Mhm. Und dann gucken wir uns das mal an. Mhm. Okay, dann habe ich das gemacht. Fotos gemacht, da hingegangen und dann sagte er wohl, dass das ziemlich stark ausgeprägt ist und dass man da was machen sollte, allerdings liegt das an mir. Muss ich das letztendlich selbst entscheiden, ob ich das möchte. Was hat er dir denn gesagt, was man machen kann? Ja, also er hat mir erklärt, dass man den Penis an der Oberseite aufschneiden kann und die darunterliegenden Schwellkörper, dass man die zusammenraffen kann und dann sozusagen, dass es zusammengezogen wird, mit einem Faden nach hinten gezogen wird, die Nähte zusammengerafft werden, damit er sich aufrichtet und das auch in der seitlichen Position, dass man da auch was machen kann. Mhm. Und das, naja gut, das Risiko dabei ist halt, dass da Verletzungen entstehen und dass die Empfindlichkeit eben beeinträchtigt werden kann, also die Nerven von der Eichel, sag ich mal. Ein schon recht hohes Risiko, ne? Genau. Also das Risiko bestand darin, dass eventuell die Orgasmusfähigkeit darunter gelitten hätte, ne? Ja. So, das hat er zu dir gesagt. Wie lange hat das gedauert, bis du dich zur Operation entschieden hast? Also ich muss sagen, das hat nur ein paar Tage gedauert. Mhm. Ich glaube sogar nur 2-3 Tage. Mhm. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja. Wir machen's. Mhm. Konnte man das ambulant machen? Nee. Richtig Krankenhausaufenthalt? Ja. Wie lange? Also vorgeschrieben war eine Woche mindestens. Mhm. Allerdings war ich, muss man jetzt im Nachhinein sagen, sehr unvorsichtig. Und habe also wenig auf die behandelnden Ärzte gehört. Ich war so fit nach der Operation. Mhm. 2-3 Stunden später konnte ich aufstehen. Die Krankenschwestern dachten, ich wäre überhaupt nicht dran gewesen. Mhm. Bei der Operation und bin dann einen Tag später nach Hause gegangen, weil ich auch das so geheim gehalten habe. Das wollte ich gerade fragen. Das ist doch sicher peinlich, das den Leuten so zu erzählen. Ich bin im Krankenhaus und lasse ihn richten, ne? Genau, ja. Erzähle, wie er jetzt aussieht und wie er funktioniert. Ja, also die Neigung zur Seite ist also weg. Ganz weg. Ja. Also er ist ganz gerade erstmal. Ja, nee, ganz gerade nicht. Man kann sagen, er steht jetzt ganz ordentlich und ist so, sag ich mal, ein bisschen bananenförmig gebogen. Das ist doch okay. Ja, und bist du mit ihm zufrieden? Ja, nein, es geht so. Also ich habe immer noch ein bisschen Probleme so, ja. Stell mir vor, ja, andere haben diese Probleme wohl nicht und denken mir, oh Gott, die sind glücklich und ich habe dieses ganze mitgemacht, wie soll man die ganze Pubertät, die dadurch so ein bisschen flöten ging. Hast du Probleme, weil er dir immer noch nicht optisch, kosmetisch richtig gefällt? Oder hast du Probleme, weil er, weil die Empfindlichkeit doch darunter gelitten hat? Nee, die Empfindlichkeit hat überhaupt nicht darunter gelitten. Ist also alles prima. Also die Narbe sieht man im Prinzip überhaupt nicht. Ja. Also er könnte noch ein bisschen schöner sein, nach deinem Gefühl. Er könnte noch ein bisschen schöner sein. Ja, nur gut, aber es klingt ja schon ganz, ganz ordentlich, wie du gerade. Es ist. Ist er denn jetzt schon mal richtig zum Einsatz gekommen? Ja, er ist schon zum Einsatz gekommen und es funktioniert auch. Ja, wunderbar. Und du hast dich wegen dieser Scham, die damit verbunden war, völlig vom anderen Geschlecht zurückgehalten? Ja, völlig nicht. Also ich aber es ist nie zum richtigen Sex gekommen? Genau, ja. Mhm. Hast du jetzt eine Freundin im Moment? Ja. Und die weiß darum, hast du dir alles erzählt? Ja, klar. Ja, gut, und ja, das war das erste Mal, wo ich mich offenbart habe. Mhm. Und sie fand das auch vorher nicht schlimm. Ach, die hatte es vorher, die kannte es vorher auch schon? Ja, das war so das erste Mal, wo ich das so in die Offensive gegangen bin. Und sie fand das nicht schlimm und dann dachte ich, naja, guckst mal weiter. Aber ich bin trotzdem nicht damit klargekommen und bin dann letztendlich doch zum Arzt gegangen. Also ich finde das schon eine gute Entscheidung. Es ist wahrscheinlich jetzt tausendmal besser für dich, wenn du auch noch ein bisschen unzufrieden bist, als denn vorher, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Also, ich fand das Gespräch interessant, weil A, hatte ich noch nie einen solchen Gesprächspartner, der von so etwas erzählt hat. B, zeigt es wirklich, dass man das operativ regeln kann, wenn ein Penis zu krumm ist. Das kann man regeln. Man kann es nicht regeln. Es gibt immer noch keine wirklich seriösen operativen Methoden, wenn der Penis zu kurz ist, ihn ordentlich zu verlängern. Das muss man immer wieder sagen. Vorsicht, Vorsicht, genau. Vorsicht. Dieses kann man aber machen, wenn man zu einem Urologen geht, sich beraten lässt und dann halt in ein Krankenhaus geht. Es gibt da schon sehr erfahrene Leute, denen der mich auch geschickt hat. Und da muss ich dazu sagen, falls es jetzt irgendjemand hört, der vielleicht ähnliche Probleme hat, finanziell ist das durch die Krankenkasse getragen worden. Ja. Wunderbar, also das auch. Man muss es nicht mehr selbst bezahlen. Ja, das ist also keine Schönheitsoperation in dem Sinne. Also, lieber Marc, ich wünsche, dass er noch ganz oft und in voller Kraft und Würde zum Einsatz kommt und du alles das nachholen kannst, was du vorher vielleicht nicht so gemacht hast. Alles Gute und schöne Grüße. Ja, danke. Auf Wiederhören. Mach's gut. Ciao. So, jetzt kommt noch Sandra. Dann machen wir eine Pause. Und nach der Pause gibt es eine Postecke. Also wir haben noch eine ganze Menge vor. Und morgen haben wir das Thema, ich stehe vor einer großen Entscheidung. Morgen möchte ich ausschließlich mit Menschen reden, die wirklich vor einer gravierenden Lebensentscheidung stehen. Und wir können ja vielleicht gemeinsam beraten, was zu tun ist. Aber jetzt kommt erstmal Sandra. Und Sandra ist 27. Sandra, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sandra. Also erstmal, deine Sendung ist ja mega cool. Danke. Mein Thema ist Bettnässen. Bettnässen? Ja. Bist du Bettnässerin? Bin ich, ja. 27 Jahre. Du bist 27 Jahre alt und seit wann bist du das? Seit Kind. Seit Kind. Seit Geburt an, ja. Mhm. Immer? Jede Nacht? Nee. Erzähl mal ein bisschen, so wie es, erzähl manchmal, mal. Ja, manchmal einmal die Woche, manchmal jeden Tag, dann ist wieder Ruhe, 2-3 Monate. Ist eigentlich unterschiedlich. Kannst du das denn an gewissen Lebenssituationen oder seelischen Zuständen festmachen, wenn es dann wieder passiert? Oder dass es wieder passiert? Ja, ich würde mal sagen, wenn ich Ärger habe, so, wenn ich Stress habe. Stress und Ärger. Mit meinem Mann Stress habe. Du bist verheiratet? Ja. Mhm. Macht dem Mann das etwas aus, dass du ab und zu mal ins Bett pullerst? Er sagt nein. Mhm. Aber du glaubst ihm das nicht? Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Wie gehst du denn ins Bett? Gehst du mit Windel immer ins Bett oder wie machst du das? Nee, ganz normal. Und dann ist halt das also Bett? Also keine Windel oder so. Ich habe zwar was drunter liegen, eine Gummimatte oder irgendeine Folie, damit das nicht auf die Matratze tröpfelt. Aber das kann dann schon sein, dass dann in der Nacht plötzlich alles ganz nass ist und du da in einer Urinlache liegst. Wach, ja. Das kann passieren. Aber ich merke das ja meistens gar nicht. Ich merke das ja meistens erst morgens oder wenn mein Mann mich aus dem Bett schmeißt und sagt, Schatz, das Bett ist nass. Also der Mann, das sickert dann auch rüber zu ihm und also er kriegt das schon richtig mit. Ja, der kriegt das schon mit. Der holt mich oft rüber zu sich ins Bett. Damit mir die Bettwäsche oder... Schämst du dich vor ihm dann, wenn das wieder passiert ist? Ich? Ja. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Verheiratet sind wir jetzt ein Jahr, aber wir sind schon 5 Jahre so zusammen. Hast du denn wegen dieser Angelegenheit, dieser Krankheit, dich schon mal mit einem Arzt oder Psychologen beschäftigt, unterhalten? Also ich war früher, wo ich klein war, ich glaube, da war ich 7, 8, 9 Jahre oder so, da war ich mal in eine Kur. Und dann hatte ich mal, war ich in so einer Blasenklinik, haben so Training und alles gemacht, so ein Blasentraining. Aber das hat alles nicht geholfen. Gut, das war dann auch kein Psychologe, ne, der sich mit dir beschäftigt hat. Doch, war ich auch. Warst du? Aber die waren ja nicht die Psychologen, die sagen immer, das ist seelisch bedingt und da gibt es keine Medikamente für. Und Naja, wenn es in der Regel ist das ja auch seelisch bedingt und hat komplizierte Ursachen irgendwo im Seelenleben. Ich denke mir mal, das haben auch Psychologen gesagt, ich war ja schon bei mehreren früher auch und jetzt in den späteren Jahren war ich ja mal da und die haben gesagt, dass das vielleicht von der Kindheit herkommt. Ja gut, das hilft dir so noch nicht viel weiter, ne? Die Erkenntnis, dass es vielleicht aus der Kindheit kommt, da muss ja noch ein bisschen mehr passieren. Bist du denn wegen dieser Sachen auch geschlagen worden von deinen Eltern? Von meinem Vater, ja, von meiner Mutter nie. Weil du wieder ins Bett gemacht hast? Ja. Und wahrscheinlich also je mehr du... Mein Vater ist sehr oft nachts ins Kinderzimmer gekommen und hat geguckt, ob ich ins Bett gemacht habe oder so und hat mich dann verprügelt, deswegen... Und je mehr er dich verprügelt hat, desto größer war die Angst und desto größer war die Gefahr, dass du wieder ins Bett machst. Ja, klar. Also ich habe auch oft ganz, ganz spät erst geschlafen oder habe mich gar nicht getraut einzuschlafen. War das so in der Jugend auch peinlich für dich? So, hast du es überhaupt mal Freundinnen erzählt? Es war eine Freundin von mir, die war mit mir im Heim. Ich war eine Zeit beim Kinderheim und die weiß das. Aber ansonsten, ja, jetzt außer meine Familie, natürlich keiner und mein Mann. Du bist ja erst 27 Jahre alt, Sandra. Ich gehe mal davon aus oder hoffe, dass du dich damit nicht so arrangiert hast, dass du damit jetzt alt werden willst. Wie soll es weitergehen? Ja, weiß ich nicht. Was soll ich dagegen machen? Also, ich sag mal, medizinisch gesehen kann man nichts machen. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, Sandra, dass dir ein guter Psychologe helfen könnte. Und nicht nur, indem du einmal hingehst und der dir erzählt, das kommt aus der Kindheit. Wie gesagt, das hilft dir nicht großartig weiter. Sondern da musst du dann schon öfters zu ihm gehen, vielleicht über einen langen Zeitraum, einmal die Woche, eine Stunde oder so. Ja, aber das Problem ist, das muss ja erstmal alles durchkriegen von der Krankheit. Das musst du durchkriegen, aber in dem Fall kriegt man das schon durch. Ich empfehle Folgendes, dass du jetzt mit meinem Psychologen redest. Und der wird dir richtige Tipps geben, wie du das einfädelst und wie man das macht. Ich halte das für nötig und richtig, dass du das machst. Das wäre auch ein ganz, ganz neues Lebensgefühl für dich, wenn das nicht mehr so wäre, ne? Also es wäre natürlich schon besser, wenn das aufhören würde. Das glaube ich, ja. Also. Also ich sag mal, jetzt im Moment geht's. Jetzt bin ich also nicht bei meinem Mann, ich bin also jetzt weg seit einem Monat. Seitdem ist gar nichts mehr. Wir machen Folgendes. Du kennst vielleicht das Verfahren, du legst jetzt auf, dann wirst du von meinem Psychologen, dem Peter, wieder angerufen und dann habt ihr genügend Zeit, miteinander zu reden. Alles klar. Alles Gute, Sandra. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.33 Uhr, 33 Sekunden, exakt, und jetzt machen wir eine Pause. Nur 34 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine offene Sendung, freie Themen. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, hier live in der Sendung, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir eine Themensendung, da heißt das Thema, ich stehe vor einer großen Entscheidung. Ich möchte nur mit Leuten reden, die wirklich vor einer ganz großen, dramatischen, vielleicht sogar dramatischen Lebensentscheidung stehen. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt es eine kleine Postecke. Hi Domian, lese ich hier. Ich heiße Mareike, bin 22 Jahre alt und komme aus Thüringen. Ich muss sagen, deine Sendung ist echt einsame Spitze, einfach genial, voll fett und so weiter. Jede Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr sitze ich mit Freunden oder auch alleine wie gefesselt vor der Glotze. Ja, man kann das schon fast Sucht nennen. Domian, du bist meine tägliche Droge. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist das ständige Nachfragen nach Autogrammen während der Sendung. Das nervt echt. Also das kann ich gut verstehen. Und wir kriegen mittlerweile auch immer wieder Post oder auch Faxe, in denen die Leute sich darüber beschweren. Wir haben jetzt Folgendes beschlossen. Ich sage nicht mehr den Spruch, du legst jetzt auf, dann rufen wir dich wieder zurück und dann notieren wir deine Adresse. Das machen wir alles nicht mehr. Ich werde demnächst einfach nur noch sagen, bitte tagsüber diese Telefonnummer anrufen und dann bekommt ihr, was ihr wollt, dann bekommt ihr ein Autogramm. Diese Telefonnummer, die 0800 5678 111, am Tage anrufen, dann bekommt ihr ein Autogramm. Oder schreibt uns ganz einfach WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Das war ein guter Hinweis und wir haben uns jetzt Gedanken gemacht und ich hoffe, dass wir das jetzt zu eurer Zufriedenheit auch gelöst haben. Dann von der netten, Annette. Ein Brief aus Hattingen und die schreibt mir und die schreibt meinem Redakteur, dem Wolfram Spikowski. Hier steht, hallo Jürgen, hallo Wolfram. Bis zum Beginn jeder nächtlichen Sendung Domian setze ich aus Langeweile meine kreativen Hobbyideen in die Tat um. So entstanden die letzten beiden Produkte, die, wie man es nimmt, Bestandteile eurer Sendung sind. Und diese beiden letzten Produkte hat die nette Annette uns zugeschickt und ihr werdet flach liegen, was sie Schönes gemacht hat. Sie hat uns Taschen gestickt. Guckt doch mal hierher. Auf einer Tasche steht Wolfram drauf. Ich muss das mal ein bisschen erklären für die Radiozuhörer. Auf einem Täschchen steht Wolfram drauf mit einem Elefanten. Auf der anderen Tasche steht Jürgen drauf mit kleinen Figuren, mit Mäuschen und mit Kätzchen. Wir sind sehr froh über diese Tasche und werden jetzt immer zum Dienst, liebe Annette, mit diesen beiden Taschen gehen. Da kommt unser Brot rein und unsere Thermoskanne, der Henkelmann, und dann gehen wir zur Sendung mit der Tasche. Vielen herzlichen Dank, das hat uns sehr gefreut. Dann haben wir gefaxt die Süßen. Die Süßen aus Rech, nämlich Astrid und Luke. Und die schreiben mir um, wir vermissen die Postecke, hier ist sie. Und sie schreiben, hallo Domian, bestimmt hängt es dir schon zum Hals heraus, ständig all diese Fragen gestellt zu bekommen. Aber wir als deine treuen Fans sind da nun mal unerbitterlich und Luke und Astrid haben mir ein paar Fragen gestellt. Ich kann jetzt mal nicht alle hier vorlesen und beantworten, aber ich habe ein paar rausgegriffen. Ist Jürgen dein einziger Vorname? Ja, definitiv Jürgen ist der einzige Vorname. Wann können wir dich endlich mal live wieder zu sehen bekommen? Zum Beispiel in Köln oder in anderer Umgebung, sozusagen face to face. Rein sendemäßig kann ich euch das nicht sagen, da basteln wir im Moment noch, da gibt es keinen konkreten Termin. Aber nächste Woche, Freitag, sind Heller von Sinnen und ich in Bonn, in der Buchhandlung Bouvier. Und da lesen wir aus unserem neuen Buch. Also, was heißt neuen Buch? Aus dem letzten Buch. Dann, wenn du nicht deine Radio-Talkshow hättest, was wäre die Alternative für dich beruflich? Ich wäre gerne Frauenbeauftragter der Bundesregierung. Das wäre doch ein großer Spaß. Nächste Frage. Was schätzt du sehr an Frauen und was schätzt du sehr an Männern? Also an Frauen schätze ich schöne Beine und an Männern schätze ich starke Arme. Und die letzte Frage. Würdest du es fertigbringen, mit uns hier in Rech, das liegt an der Ahr, im kommenden September eine Weinprobe zu machen mit deinem Team? Also das ist jetzt eine Einladung, ihr Lieben. Wir kommen, das gesamte Team kommt im September an die A und dann besaufen wir uns, was das Zeug hält. Ich hoffe, dass der A-Wein auch gut schmeckt. Ich habe da nicht so Ahnung von A-Wein. Und noch ein Brief von Horst Ulrich aus Kelkheim, der schreibt, in der heutigen Sendung hast du Domian wohl zum zweiten Mal ein Gehörn, das dir zugeschickt worden ist, gezeigt. Dora schrieb dir, ich habe damals ein Gehörn gezeigt, nämlich dieses Gehörn. Dora schrieb dir, die Trophäe stamme von einer Giraffengazelle aus der ostafrikanischen Savanne. Das hat mich doch ein bisschen getroffen. Mann oder Frau sollte eigentlich nur laut geben, wenn man wirklich Bescheid weiß. Es handelt sich nämlich eindeutig um das Gehörn von einem Hartebeest, einer afrikanischen Kuhantilope. Sie kommt sehr häufig in Namibia vor. Ostafrika stimmt also. Ich liebe euch ja, die ihr alle so belesen und schlau seid und hier aufpasst, dass hier bloß nichts Falsches über den Sender geht. Also lieber Horst Ulrich, herzlichen Dank für die Belehrung. Ende der Postecke, Silke ist dran und Silke ist 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Silke, was ist dein Thema? Ja, also ich möchte mein Geschlecht umändern lassen. Du möchtest dein Geschlecht umändern lassen? Ja. Bist du transsexuell? Hast du Nein, ich möchte halt Mann werden, so. Ja, das nennt man in der Regel so. Ja. Warum möchtest du das? Ja, weil ich halt absolute Probleme mit meinem Körper habe, so. Also mit 18 habe ich versucht, mich umzubringen und das ist total die Katastrophe. Das Problem ist total nur, dass ich ein Kind habe. Und deswegen weiß ich halt nicht mehr so weiter. Mhm. Warum willst du ein Mann werden? Ja, weil ich halt als Frau nicht weiterleben kann. Da hatte ich schon immer Probleme mit. Und was interessiert dich daran, als Mann zu leben? Was stellst du dir unter einem Mann-Männerleben vor? Ja, was stelle ich mir darunter vor? Auf jeden Fall... Ich meine, ich laufe schon immer rum wie ein Kerl. Ich habe Hosen an, ich habe kurze Haare. Und ich denke mal, ich würde damit besser klarkommen. Mhm. Magst du deinen Körper überhaupt nicht? Nein, absolut nicht. Mhm. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Beschreib dich doch mal. Ist es auch so, dass du ja, dir die Brust auch... und das ganze Weibliche, alles daran. Ich komme damit nicht klar. Und das ist seit Jahren schon. Mhm. Empfindest du denn auch... eigentlich, wie du dir vorstellst, wie vielleicht ein Mann empfindet? Hm. Ja. Mhm. Hast ein Kind, sagst du? Ja. Bist du auch verheiratet? Hast du eine Beziehung? Nein, ich bin alleinerziehende Mutter. Mhm. Wie lief denn bisher die Sexualität ab zwischen dir und Männern? Ja, normal halt. Hat dir das Spaß gemacht? Ja. Mhm. Weißt du, ich bin gerade ganz irritiert, weil ich in dieser Sendung sehr oft schon mit Menschen gesprochen habe, die diesen Wunsch äußern. Mhm. Und irritiert insofern, dass du mit dem Wort Transsexualität gar nicht viel anfangen konntest. In der Regel sind das Leute, die sich sehr eingehend schon damit beschäftigt haben und die sagen, ich bin im falschen Körper. Ich bin gefangen in einem falschen Körper. Und die Sehnsucht haben halt... eine richtige andere Identität anzunehmen. Du sagtest, das beschäftigt dich schon sehr lange. Ja. Wie lange genau? Kannst du dich erinnern? Schon seit Jahren, als angefangen haben, so die Brüste zu wachsen, dass die Pubertät und so, da fing das schon an, dass ich Probleme damit hatte, Komplexe und ja, das wurde halt im Laufe der Jahre immer schlimmer. Ich komme damit einfach nicht klar. Mhm. Und dann wurde ich halt schwanger und ja, der Typ hat mich sitzen lassen und auch die Schwangerschaft, ja, also... Ich fand alles zu toll. Könntest du dir denn auch ein schöneres Leben, wir spinnen mal einfach mal so rein vorstellungsmäßig, als Frau auch vorstellen? Weiterhin als Frau, nein. Mhm. Mhm. Auch nicht, wenn viele Dinge sich vielleicht ändern würden? Nein. Mhm. Mhm. Du möchtest nicht in diesem Körper leben? Nein. Hast du dir da so eingehend schon Gedanken gemacht, dass du dir... schon einen Namen ausgedacht hast, beispielsweise, wie du gerne... Nein, so weit bin ich noch gar nicht. Ich war jetzt halt beim Jugendamt, hab mich erkundigt wegen meinem Kind. Ja, und jetzt wollte ich nächste Woche mal zum Arzt, so. Mhm. Also, ich kann dir sagen, Silke, das ist ein sehr weiter und mühsamer Weg, bis man dahin kommt. Und das ist auch richtig so, dass es ein weiter und komplizierter Weg ist. Weil es ist ja eine gravierende Entscheidung, wenn man sagt, ich möchte mich operativ verändern lassen. Ja. Ne? Das kann man ja nicht so mal von heute auf morgen einfach entscheiden. Wie war denn das so in der Pubertät, als du so 14, 15 warst in der Kante? Hast du da auch schon solche Ideen, Gefühle gehabt, dass du eigentlich lieber ein Junge gewesen wärst? Ja, schon immer. Mhm. Und die anderen haben mich halt für verrückt gehalten und du bist da bescheuert und ja, was, es wurde immer schlimmer. Mhm. Ich habe ja auch selbst schon eingeredet, ja, du spinnst, und jetzt versuche halt mal damit klarzukommen, es ging aber nicht. Mhm. Ja, und letzter Zeit ist das jetzt so schlimm geworden, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich breche neuerdings mein Essen so aus. Mhm. Weil mein Körper, ich ertrage das einfach nicht mehr. Du würdest sagen, dass du ein im Moment ein sehr unglücklicher Mensch bist. Ja. Mhm. Wie würdest du dir das denn denken, nehmen wir mal an, dieser Fall würde eintreten in einigen Jahren, dass du dich umwandeln lassen würdest. Wie wäre dann deine Vorstellung, wie mit dem Kind umzugehen ist? Das weiß ich ja halt nicht. Möchtest du denn das Kind weiter behalten? Ja, natürlich möchte ich das. Mhm. Nur ich denke mal, hier kennen mich zu viele Leute, ich müsste doch in eine andere Stadt ziehen. Mhm. Nur ich weiß auch nicht, bin ich dann Mama oder bin ich Papa? Ich meine, der Kleine wird dann auch völlig durcheinander sein. Mhm. Hast du dir, wenn das Kind nicht wäre, wäre das alles nur halb so schlimm. Hast du dir über deine eventuell andere Sexualität dann auch schon Gedanken gemacht? Du wärst dann, du wärst dann ein Mann, würdest du dann lieber mit Männern schlafen oder mit Frauen? Nein, ja, das müsste dann halt schon anders laufen. Mhm. Also ich glaube, dass das alles noch sehr undurchdacht ist. Mhm. Habe ich so den Eindruck. Und ich, aber man muss natürlich sehr ernst nehmen, wenn du dich so unwohl fühlst. Vielleicht hat es ja noch ganz andere Ursachen. Ich würde dir sehr, sehr, sehr dringend empfehlen, Silke, dass du dich mit einem guten Sexualtherapeuten in Verbindung setzt und dich mit dem unterhältst. Nun stehst du wahrscheinlich da vor dem Berg, wie komme ich an einen guten Sexualtherapeuten? Ja. Vielleicht können wir dir helfen. Dann ruf dich jetzt mein Psychologe gleich nochmal an und ihr könnt miteinander reden. Alles klar. Auflegen, wir rufen wieder an. Okay. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 29 Jahre alt und er heißt Thorsten. Guten Morgen. Morgen. Hallo Domian. Mein Gott, du klingst aus der Dose und aus Afrika. Als würdest du aus der Afrika. Aus Afrika. Ja, ich sitze in der Dose. So, ich bin im LKW. Im LKW? Ah ja, dann habe ich das schon mal richtig gehört. Ja. Um was geht's denn, Thorsten? Bei mir geht's das um den weiblichen Samenerguss oder die... Das ist das, was ich bei dir früher in der Sendung schon mal gehört habe. Gern sprachen wir hier in dieser Sendung oft schon darüber, ja. Ja. Mhm. Und nachdem ich das erste Mal bei dir gehört habe, habe ich das meiner Frau erzählt. Mhm. Und sie hat rumgedruckt, sagen wir mal so. Was? Ich habe mich verstanden. Sie hat rumgedruckt. Ja. So. Und dann habe ich bei der Intersexualität immer gemerkt, dass sie an einem bestimmten Punkt geblockt hat. Mhm. So, und da habe ich gesagt, lass dich einfach mal gehen. Klar, guter Hinweis. So, dass im Prinzip das dann nicht Schlimmes ist, was ist. Und dann ging es, auf Deutsch gesagt. Kam auch die Flüssigkeit und alles. Du hast es also mit eigenen Augen gesehen? Sehen, ich habe nicht hingeguckt. Es war alles nass. Ja. Riesengroßer nasser Fleck. Ein riesengroßer nasser Fleck? Ja. Das heißt also... Ich hatte die Hand an ihrer Vagina, habe sie gestreichelt, ist mit sehr viel Zärtlichkeit verbunden. Mhm. Und sie ist explodiert. Mhm. Und danach, muss man sagen, wenn ich die Brust angefasst habe, wenn ich sie dann zärtlich berührt habe und intensiv gestreichelt habe, ist sie im Prinzip fast an jedem Körperteil explodiert. Wie bitte, an jedem Körperteil? Nein. Sagen wir so, wenn ich jetzt die Brust intensiv gestreichelt hätte... Ist sie unten explodiert? Ist sie wieder... Ja, ich verstehe, ja, ich verstehe. Orgasmus bekommen. Du hattest das vorher so auch nicht... erlebt und auch nicht geglaubt vorher. Ich habe vorher nicht geglaubt und das auch nicht erlebt. Mhm. So, meine Frau sagt eins, dass im Prinzip das jede Frau kriegen könnte. Ja, das sind so Geschichten. Aber da muss man sich, das ist meiner Meinung nach, glaube ich ihr das, das spielt sich im Kopf ab. Mhm. Wenn die Frau sich richtig hingibt, richtig frei, keine Sorgen, keinen Stress, dann und die Partnerschaft dann richtig harmonisch, dass alles klappt, dann ist das in der Lage. Meinst du? Ja. Also ich hatte eine Frau gehabt, die hatte gar keinen Orgasmus gekriegt, die hatte nur Komplexe und... Ja, ist klar. Also deine These oder eure These ist, wenn alles im Lot ist, kann die Frau auch spritzen. Ja, ne? So. Das Abspritzen, darum geht's. Ja, darum geht's, ja, wir haben das schon verstanden. Ja, interessante These. Also ich glaube es ja immer noch nicht so richtig, weil ich... Ich hab's selber erlebt. Ich hab's ja auch noch... Ja, du bist ein weiterer Beweis jetzt. Wir haben ja nun viele Beweise hier schon in der Sendung gehört. Dennoch kann ich es nicht richtig glauben. Sagen wir so, die Vagina im Nachhinein, die sieht im Prinzip doppelt so groß aus. Die ist angeschwollen, voll Blut. Der Kitzler ist richtig dick, sagen wir mal, von Zeigefingerstärke. Ja. Ja. Ja. Und sie ist sehr empfindlich. die leichtesten Berührung fängt sie an zu zucken und... Wie ist denn das jetzt für dich? Findest du das gut? Ich find's sehr gut, muss ich sagen, ja. Wie es ist, weil es ist, für mich ist es eine Erfüllung. Mhm. Und es ist auch erotisierend für dich, diese zusätzliche Feuchtigkeit. Ja, die ist halt da, wenn es deine Bettlagen nass ist, rutscht man ein Stück rüber, ne? Ja, ist klar. Natürlich. Aber das ist schon, macht dich an, letztendlich. Macht mich an, ja. Mhm. Hast du denn, du hast gerade gesagt, du hast es immer so gefühlt, hast du dann auch hingeguckt, wie das aussieht? Ich hab nur hingeguckt und mir ist es auch schon passiert, wo ich es oral gemacht habe. Mhm. Da auch? Wie schmeckt's denn? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Eine Frau hatte mal gesagt, es wäre alles neutral in deiner Sendung. Ja, genau, so wurde es gesagt. Mhm. Aber da es ja im Prinzip aus dem Harnleiter kommt, alles ein kleines wenig danach, aber im Großen und Ganzen ist es farblos und schmeckt richtig wie Urin, schmeckt es nicht, denke ich mal. Aber so ein bisschen. Und meine These ist ja, es ist Pipi. Aber die These, ich weiß nicht. Es ist keine Pipi. Nee. Was sagen wir haben weiße Bettlaken und das würde man dann schon sehen. Es ist eindeutig keine Pipi. Ja. Das bin ich mir sicher. Also du bist, ich merke, dass du begeistert bist davon. Also ich bin spitze. Ja. Ja, sagen wir so, wenn das, ich dann auch mit meinem Glied einbringe und alles sehr feucht ist und das alles schön geht und die Frau die Erfüllung hat, ist für mich die Befriedigung. Ja. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn im Prinzip die Frau bei einem kommt und sich wohlfühlt. Natürlich. Thorsten, schön, dass du uns das erzählt hast. Ja. Du bist gerade auf Tour. Wohin geht's? Wo stehst du im Moment? Ich bin jetzt zwischen Paderborn und Reda Wiedenbrück. Ja. Ich höre euch im Prinzip zweimal die Woche. Ja. Das ist im Prinzip dienstags und wie heute. Aha. Immer die freien Sendungen. Mhm. Und eventuell manchmal dann, wenn ich zu Hause bin, Freitag zu. Ja. Wohin geht die Fahrt heute Nacht noch? Wohin? Ich fahre jetzt, hören wir noch 10 Minuten, sagen wir mal. Kurz vor Reda Wiedenbrück stelle ich mir hin, dann schlafe ich bis morgen, entlade. Ja. Und dann geht's noch bis Hagen. Also. Und dann rück zu heim. Dann rück nach Hause. Gute Reise, gute Fahrt und schlaf gut gleich. Ja. Und schönen Gruß an die Frau. Und schönen Gruß an deine Sendung, an deinem Team und alles. Mach ich, und du sagst mir deine Frau, sie soll weiter so machen. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Jeanette. Stimmt, ne? Jeanette. Ja, richtig. Guten Morgen, 28 Jahre. Guten Morgen, Julian. 28 Jahre bist du? Ja. Und über was unterhalten wir uns jetzt hier? Über mein Leben. Über dein Leben? Ja. Also ich bin, wie gesagt, erst 28 Jahre alt und von Geburt an behindert. Welche Behinderung? Querschnittsgelähmt. Sitzt aber nicht im Rollstuhl, das möchte ich gleich dazu sagen, seit meiner Lehrzeit. Ich bin sehr einsam. Moment, du sitzt seit deiner Lehrzeit nicht mehr im Rollstuhl? Ja, nicht mehr. Also vorher hast du im Rollstuhl gesessen? Ja. Und was hast du gelernt? Ich bin Elektrogerätevorfertiger. Teilausbildung. Und was hat das mit der Lehre zu tun, dass du dann nicht mal auf den Rollstuhl angewiesen bist? Und zwar war das so, ich habe damals in der Lehrzeit in dem Internat eine Freundin kennengelernt, die war, ist auch behindert, kleinwüchsig und hat mit der Handgelenke. Und sie konnte mich halt nicht immer so schieben, also bergauf oder so. Und da hat sie halt mal mit mir gesprochen, hat halt zu mir gesagt, also entweder du schiebst dich alleine, oder du fängst halt an zu laufen. Und da habe ich halt mal drüber nachgedacht und wie es der Zufall so wollte, habe ich mich entschieden, anfangen zu laufen. Ach, und das ging dann? Das ging, also ich war auch früher sehr, sehr mopplig, also muss ich sagen. Und heute bin ich eigentlich, sagen wir mal, eine Bohnenstange. Aber du kannst wahrscheinlich nicht richtig laufen, sondern mit Gehhilfen. Nein, ich habe so Unterschenkel schien so zur Stütze, weil der unten da nicht so viel Kraft drin ist in den Beinen. Und im Haus laufe ich aber ohne Stützen und außer Haus halt mit Stützen. Aber immerhin, ne? Das ist ja ein gravierender Fortschritt, als im Rollstuhl sitzen zu müssen. Ja, eben. Also ich war auch damals eigentlich sehr faul, muss ich sagen, weil ich war damals im Internat und habe halt meine Eltern nie so groß gesehen. Also hatte nie eine Beziehung zu meinen Eltern und auch keine Erziehung und so. Nun hast du gerade zu mir gesagt, du möchtest mit mir über dein Leben reden. Warum möchtest du mit mir über dein Leben reden? Also und zwar geht es darum, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Leben. Alles, was ich anpacke, das fällt mir gleich wieder aus der Hand. Also was ich möchte im Leben, das versuche ich zu erreichen, aber das funktioniert nicht so richtig, weil mich halt eben immer der Mut verlässt. Naja, also einen ganz großen Erfolg hast du uns ja nur gerade erzählt. Ja, das mag schon sein, ja. Das ist ja ein fulminanter Erfolg, wenn man bis zur Lehre im Rollstuhl gesessen hat und es dann schafft, durch eigenen Willen und durch Training mehr oder weniger normal zu laufen, ist das doch schon mal ein großer Erfolg. Ja, das mag schon sein. Ja, mir geht halt eben auch darum, ich wohne bei meinem Eltern im Haus und müsste eigentlich von dem her ganz zufrieden sein, weil ich habe eigentlich relativ viel Umgang mit meinen Eltern, aber halt auch wieder nicht zu viel, weil sie gehen alle Schichten arbeiten und ich bin eigentlich relativ viel allein zu Hause in dem großen Haus. Bist du kleinwüchsig auch? Nein, ich bin eigentlich 1,50. 1,50, ja. Du sagst, es fällt dir alles aus den Händen, so symbolisch gemeint, hast du das verstanden? Ja, richtig. Im übertragenen Sinne. Ja, genau. Was wünschst du dir denn? Wie wäre so dein Idealleben, wenn du jetzt zaubern konntest? Ich wäre jetzt ein Zauberer. Was würdest du dir von mir wünschen? Also erstmal einen Führerschein, ein Auto, meine Schulden loswerden, die ich durch meinen Ex damals... Wie viele Schulden hast du? Also wenn ich jetzt mal hochrechne, so 15.000. Das ist viel. Ja, das ist viel. Vor allem, ich kriege eine Rente und die ist auch nicht gerade so rosig. Und hast du denn im Moment auch Miete und alles zahlen? Mhm. Aber du wohnst mit den Eltern? Ich wohne mit den Eltern zusammen, ja. Aber die sind halt, wie gesagt, auch finanziell nicht so auf die Beine. Hast du denn einen Job im Moment? Ich habe mich vor kurzem beworben, bei einem Job persönlich beworben. Mhm. Und das ist so eine kleine Firma gewesen, wo man Kleinteile montieren sollte. Und das war also ein Chef und eine Chefin. Und die Chefin, die hätte mich eingestellt. Ich darf nur 630 Mark dazu verdienen zu meiner Rente. Und für drei Tage in der Woche für 4 Stunden. So, und dann habe ich mir das halt alles angeguckt und so und habe gesagt, das traue ich mir zu. Das ist abwechslungsreich. Also das ist nicht so das Problem. Und die Frau hätte mich eingestellt, aber am nächsten Tag kam dann ein Anruf, tut mir leid, also mein Mann würde sie gerne nicht einstellen wollen. Das wäre ihm zu kompliziert. Du stehst wieder auf der Straße. Ja, das kann man so sagen. Was meinst du denn, woran es am meisten hakt bei dir, dass es nicht so vorangeht? Ich bin sehr mutlos, sehr einsam. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, habe keine Freunde, Bekannte, gar keiner. Wie kommt denn das? Du wirkst doch sehr sympathisch. Wieso hast du keine Freunde und keine Bekannte? Und sagen wir es mal so, ich hatte mal Freunde und waren aber die falschen Freunde. Und jetzt, ich habe es deinem Kollegen schon erzählt, dass ich jetzt über VivaText viele Brieffreundschaften anfange. Aber ich schreibe mich auch mit denen, telefoniere mit denen und schreibe über, wenn es mir halt nicht gut geht, schreibe ich viel. Aber das ist auch nicht der Erfüllung. Ich möchte auch mal Leute kennenlernen, möchte mit denen in Kontakt treten. Du frage ich mich, warum sitzt du denn, du kannst dich ja bewegen, warum sitzt du Tag ein, Tag aus bei euch zu Hause in vier Wänden? Warum gehst du nicht mal raus? Warum unternimmst du nicht mal was? Das ist vielleicht die Angst, weil die Leute hier am Ort, das ist so ein kleines Örtchen, die sind so eigenbrötlich, also... Mhm. An die Leute komme ich nicht ran. Also ich wohne erstens mal im Schwabenland, bin aber gebürtige Ostlerin. Und ich komme halt mit den Leuten hier nicht so zu Rande. Also es funktioniert einfach nicht. Also ich wollte gerade vorschlagen, das ist ja immer gut, wenn man alleine und einsam ist, wenn man sich irgendwo einer Gruppe anschließt, einem Verein, weißt du, einem Gesangsverein, einem Sportverein oder irgendwas macht oder Volkshochschule geht. Siehst du da überhaupt gar keine Möglichkeit bei? Gar keine. Ich war schon mal im VDK drin jetzt hier in der Gegend. Das ist auch so ein Verband für Behinderte. Aber da habe ich einmal einen Beitrag nicht zahlen können, weil ich finanziell halt auch nicht so kann. Und da haben sie mich ohne Vorwarnung gleich rausgeschmissen. Mensch, Annette, jetzt stehe ich hier ganz hilflos und habe keine tolle Idee für dich und keinen schlauen Ratschlag. Und die Sendung ist gleich vorbei. Hast du einen Computer? Nee, ich hatte mal einen, aber durch den... bin ich in Schulden geraten durch meinen Ex. Also ich wollte gerade darauf anspielen, über Internet, dass du da vielleicht irgendwie Menschen kennenlernst. Mensch, ich kann dir jetzt nur anbieten, das machen wir eigentlich nicht gerne, weil wir hier nicht so eine schwarze Brettfunktion, so eine Pinnwand sein wollen. Aber ich glaube, du bist ganz gut rübergekommen und dein Anliegen auch. Du wohnst im Schwabenland. Ja. Wenn dich jemand kennenlernen möchte oder zu dir Kontakt aufnehmen möchte, möge er sich bitte an uns wenden und wir werden dir dann die Adresse und die Telefonnummer zukommen lassen. Oh, das wäre schön. Das ist das Einzige, was ich für dich tun kann. Das wäre nett, ja. Liebe Jeanette, drück mir mal die Daumen, dass ein bisschen was rumkommt vielleicht. Ja, okay. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Hans-Jürgen Wilde heute Nacht und unser Thema morgen Nacht heißt, ich stehe vor einer großen Entscheidung. Ich möchte mit Menschen reden, die vor einer großen Entscheidung stehen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen, um 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.